Kundgabennummer 6790 vom 24.03.1957. Reinigung der göttlichen Pflanzschule. In meiner Pflanzschule muss oft eine gründliche Reinigung vorgenommen werden, wenn das Unkraut alle edlen Saaten zu überwuchern droht, wenn sich auch die gesunden Pflanzen nicht mehr so entwickeln können, dass sie mir zur Freude gedeihen. Dann müssen die guten Pflanzen sorgfältig ausgeschieden werden. Es muss das Unkraut gejätet und verbrannt werden. Es muss der Boden umgepflügt werden. Und dann erst kann er neue Saat aufnehmen. Dann erst kann ich wieder die rechten Früchte ernten. Es kann wieder neues Leben sprießen und mich beglücken, was zuvor nicht mehr möglich war. Und eine solche gründliche Reinigung ist vorgesehen seit Ewigkeit. Und ihr Menschen können sie erwarten, jeden Tag und jede Stunde. Die Erde erfüllt nicht mehr ihren Zweck. Das Böse beherrscht alles. Es erstickt oft auch zarte Pflänzchen, die hervorbrechen möchten, um zum Licht und Leben zu gelangen. Der vergiftende Hauch der Welt tötet das Leben, und so verkümmert manches Pflänzchen, das stark und gesund zu werden versprach. Die Menschen werden hineingezogen in den Strudel der Welt, und es findet so manche Seele in ihr den Tod, die für das Leben bestimmt war. Es ist keine reine Atmosphäre mehr, in der die Menschenseelen sich vollenden sollen. Es ist nur noch ein Reich der Sünde und des Verderbens. Und darum ist jene gründliche Reinigung nicht mehr zu umgehen, ob ihr Menschen es glaubet oder nicht. Einmal ist der Tiefstand erreicht. Einmal ist darum auch die Stunde gekommen, wo mein Heilsplan durchgeführt wird, in dem auch diese gründliche Reinigung der Erde vorgesehen ist. Und also muss alles vernichtet werden, was lebensunfähig ist. Nachdem zuvor die wenigen ausgeschieden wurden, die Leben in sich haben. Denn es genügt nicht mehr, dass nur das Schlechte, Untaugliche entfernt wird, weil dieses überwiegt. Aber ich lasse nicht auch das zum Opfer fallen, was sich durchgesetzt hat, dem Bösen gegenüber. Ich sammle mir die Menschen, die mein sind und bleiben und sich nicht von meinem Gegner gefangen nehmen ließen. Ich hebe sie von der Erde hinweg, um dann eine totale Wandlung herbeizuführen, um die Erde wieder tauglich zu machen als Pflanzschule für ein neues Menschengeschlecht. Was jeder gute Landmann tut, dass er seinen Boden umackert, dass er ihn reinigt und wieder für die neue gute Saat tauglich macht. Das werde auch ich tun, weil die Zeit dafür gekommen ist und weil auch ich einmal wieder gute Ernte erzielen will, nachdem dies nun unmöglich geworden ist. Denn die Menschen scheiden zumeist von der Erde in leblosem Zustand. Ihr Erdenleben hat ihnen kein Wachstum eingebracht. Sie sind geblieben, wie sie waren bei Beginn ihres Erdenlebens, oder verkümmert und lebensunfähig geworden. Und dies ist nicht Zweck ihrer Verkörperung auf Erden. Und so muss ich selbst dem kommenden Menschengeschlecht einen nahrhaften Boden zubereiten. Ich muss die Erde reinigen und meinem Gegner für eine Zeit den Zutritt verwehren. Ich muss den Seelen wieder die Möglichkeit schaffen, ausreifen zu können. Denn seine Zeit ist um, die er wahrlich gut genützt hat zum Verderben der Menschen. Einmal aber ist auch für meinen Gegner die Stunde gekommen, da ihm sein Wirken unterbunden wird. Doch ich muss auch gleichzeitig seinem Anhang das Wirken unmöglich machen. Und das ist nur möglich, wenn alles ihm Hörige aufs Neue gebannt wird, weshalb ich eine neue Erde erstehen lasse, mit Neuschöpfungen verschiedenster Art, die jenes Geistige nun wieder in sich bergen, bis es sich gesänftigt hat und wieder seinen Entwicklungsgang beginnen kann. Es muss die Erde wieder tauglich gemacht werden, dass auf ihr die Menschen zur Vollendung gelangen können. denn meine unendliche Liebe zu meinen Geschöpfen erstrebt das Leben dieser, nicht aber den Tod, der aber auf dieser Erde seinen Einzug gehalten hat. Und ich will den Tod vertreiben und die Erde wieder zu einem Acker des Lebens machen, aus dem auch das Schwache wird wieder Kraft ziehen können und zum Leben gelangen. Amen.